Verhandlungen im Bombenhagel. Geburt der Zweiten Republik. Der Krieg der Cosa Nostra gegen den Staat war mit den Morden an Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992 nicht beendet. Ebenso wenig gebot die Festnahme Totò Riinas im Januar 1993 dem Bombenhagel Einhalt. Während dieser beiden schrecklichen Jahre blieb die Absicht der Blutbad-Befürworter dieselbe. Wir müssen Krieg führen gegen den Staat, damit wir den Frieden gestalten können. Riinas Forderungen waren hoch. Die effizientesten Waffen des Staates gegen das organisierte Verbrechen, die Kronzeugen, das Rognoni-La-Torre-Gesetz, sollten stumpf und die juristischen Ergebnisse rückgängig gemacht werden, die mit diesen Waffen erzielt worden waren. Falcones und Borsellinos Mammutprozess. Während 1992 ein Blutbad auf das andere folgte, wurde das Bedürfnis der Cosa Nostra nach Verhandlungen dringender, die Liste ihrer Forderungen länger. Entscheidende Einsichten in die Verhandlungen der Cosa Nostra mit dem Staat brachte 2008 Gaspare Spatuzza, als er anfing auszupacken. Spatuzza, unter dem Spitznamen Glatze bekannt, war ein Ehrenmann aus der Brancaccio-Familie, der bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Glatze erklärte, dass Vincenzo Scarantino, der junge Drogendealer, der für den Mord an Borsellino seit 1,5 Jahrzehnten im Gefängnis saß, weil er die Autobombe gelegt hatte, unschuldig sein müsse, und zwar aus dem einfachen Grund, weil er, Spatuzza, dafür verantwortlich sei. So überzeugend war der Beweis, mit dem Spatuzza seine Enthüllung bekräftigte, dass Scarantino auf freien Fuß gesetzt und seine Unschuld bestätigt wurde. Er hatte lange Zeit beteuert, er sei unschuldig und behauptet, er sei so lange gefoltert worden, bis er gestanden habe. Am meisten bestürzt die Tatsache, dass Paolo Borsellino, wie unlängst bestätigt wurde, offenbar herausgefunden hatte, dass der Cosa Nostra kurz nach Falcones Tod Friedensvorschläge unterbreitet wurden. Friedensvorschläge, denen er sich entschieden widersetzt hatte. Riinas Topkiller behauptete, die Cosa Nostra habe Borsellino nur getötet, weil sie ihn daran hindern wollte, sich der Übereinkunft in den Weg zu stellen. Die laufenden Verhandlungen waren der Hauptgrund, warum der Plan, Borsellino zu beseitigen, schleunigst in die Tat umgesetzt werden musste. Hinter allem steckten die Carabinieri, die haben uns, die Cosa Nostra, manipuliert. Einer der beiden bedeutendsten Morde in der Geschichte des organisierten Verbrechens in Italien bleibt somit im Wesentlichen ungeklärt. Zeugenaussagen von Spatuzza und anderen erwecken den niederdrückenden Verdacht, dass Paolo Borsellino absichtlich geopfert wurde. Während der Zweiten Republik, wie wir sie jetzt nennen, wurde der Kampf gegen die Mafias fortgesetzt, aber größtenteils trotz des politischen Systems, nicht seinetwegen. Seltsamerweise konnten dennoch einige recht außergewöhnliche Erfolge erzielt werden, die außergewöhnlichsten davon in Sizilien. Wenn es zwischen 1992 und 1994 tatsächlich zu einem Abkommen des Staates mit der Cosa Nostra kam, dann sind heute fast alle Bosse, die dieses Abkommen trafen, in Hochsicherheitsgefängnissen untergebracht.